Kapitel 7 – Die goldene Hochzeit. Mittags trafen sich alle im Hotelrestaurant, um die goldene Hochzeit der Großeltern zu feiern. Auch die anderen Verwandten waren da. Onkel Georg und Tante Margarete, Onkel Hans und Tante Therese, die Cousinen Gabriela, Hilda und Sandra, die Cousins Andreas, Stefan und Thomas und die kleine Johanna. Auch die Geschwister der Großeltern waren gekommen, um zu feiern. »Es ist so schön, dass ihr alle gekommen seid«, sagte die Großmutter mit Tränen in den Augen. Auch der Großvater war etwas nervös und schaute immer wieder zur Tür, als ob er noch auf jemanden warten würde. »Wir sind sehr glücklich, dass wir zusammen mit euch unsere goldene Hochzeit hier in Weimar feiern können«, sagte der Großvater und gab dem Ober ein Zeichen. Sofort wurden die Teller mit der Kräutercremesuppe hereingetragen. Danach gab es Rinderbraten mit Thüringer Klößen und Rotkohl. Nach dem Hauptgericht wurde ein kleiner Tisch in den Saal geschoben, auf dem ein großer Deckel etwas abdeckte, sodass man nicht sehen konnte, was darunter war. »So, ich würde gerne noch etwas sagen«, sagte der Großvater. »Meine liebe Katharina, 50 Jahre sind wir jetzt glücklich verheiratet. Vor über 50 Jahren haben wir uns in Thüringen kennengelernt.« »Wann gibt es denn endlich Nachtisch?«, fragte die kleine Johanna. Alle lachten. »Es dauert nicht mehr lange, Johanna«, meinte der Großvater. »Also, vor mehr als 50 Jahren sahen wir uns hier in Weimar wieder. Zuerst waren wir hier im Hotel, und dann trafen wir uns zum ersten Mal unter dem großen Ginkgo-Baum, und deshalb ist Ginkgo für uns etwas Besonderes.« Wieder gab der Großvater ein Zeichen, und der Ober nahm den Deckel weg, sodass alle den Nachtisch sehen konnten. Ein riesiges Ginkgo-Blatt aus Waldmeister und Vanilleeis. Die Gäste waren begeistert und klatschten in die Hände. »Das ist aber eine schöne Überraschung«, sagte Großmutter. »Ja, ja.« Der Großvater schien nicht richtig zuzuhören und sah immer wieder zur Tür. In diesem Moment kam der Mann in den Saal, den Tim zusammen mit Großvater in der Stadt gesehen hatte. Der Großvater lächelte und erhob sein Glas. »Und jetzt möchte ich gerne noch etwas Wichtiges sagen. Meine liebe Katharina, es waren sehr schöne 50 Jahre mit dir. Und ich freue mich auf die nächsten 50 Jahre.« Alle lachten. »Oder 60, lachte auch der Großvater. Der fremde Mann kam nach vorne und gab ihm ein kleines Päckchen. »Ginkgo war wichtig für uns. Wir denken immer gerne daran. Deshalb habe ich ein besonderes Geschenk für dich, liebe Katharina.« Die Großmutter öffnete das Päckchen und zeigte allen die goldene Kette, die aus vielen kleinen und größeren goldenen Ginkgo-Blättern bestand. »Die Kette ist wunderschön, lieber Hans-Georg«, sagte die Großmutter. »Ich habe die Kette hier in Weimar extra für dich anfertigen lassen. Es gibt diese Kette nur einmal auf der Welt. Sieh mal, auf der Rückseite stehen unsere Initialen HGS und KS und unser Hochzeitsdatum. Und vielen Dank, dass die Kette so schnell fertig geworden ist«, sagte der Großvater zu dem Mann, der das Päckchen gebracht hatte. »Das ist Alexander Baumann, der Goldschmied.« Die Großmutter war sehr glücklich und die Gäste konnten nicht sehen, wer mehr strahlte, die Goldkette oder die Großmutter. »Heute Abend treffen wir uns alle um 18 Uhr im Nationaltheater. Da gibt es noch eine kleine Überraschung für euch«, sagte der Großvater.